Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel. Willkommen, meine Damen und Herren. Das Jahr hat gerade erst begonnen und schon gibt es Erinnerungs- und Gedenktage. Rosa Luxemburg wurde am 15. Januar 1919 in Berlin ermordet. Eine mutige, kämpferische Frau der europäischen Arbeiterbewegung, die sich gegen die Nationalisten und Revisionisten engagierte, die Mobilmachung im Ersten Weltkrieg verurteilte, die Gruppe Internationale gründete und Mitbegründerin der KPD wurde, allerdings Lenin und die Bolschewiki, die Parteidiktatur, hart kritisierte. In dem Hörspiel von Peer Fröhlich kommen eher die privaten Seiten der Sozialistin ins Spiel. Rosas Liebe ist ein fiktionales Hörspiel auf biografischer Grundlage. Erzählt werden Szenen aus dem Leben der Theoretikerin, Aktivistin und Politikerin Rosa Luxemburg. Doch nein, eigentlich erzählt Rosa von ihrem Ringen nach Glück und davon, dass Glück nur in einer Beziehung entstehen kann, in der Vernunft und Gefühl keine Widersprüche sind. Das sieht der Mann, den sie leidenschaftlich liebt, aber etwas anders. Er trennt scharf zwischen Liebe und Politik. Was zur Folge hat, dass die Beziehung Brüche bekommt und Rosa lebenslang auf eine Verbindlichkeit hoffen wird. Die Autorin Peer Fröhlich schreibt, die Liebesgeschichte der Rosa Luxemburg wird so auch zur Geschichte einer Frau von heute, die das übliche männliche Verhalten nicht hinnehmen will. Peer Fröhlich, Professorin für Theaterwissenschaft und kreative Arbeitsformen, verfasste gemeinsam mit ihrem Ehemann Peter Mertesheimer unter anderem Drehbücher für Rainer Werner Fassbinder und Margarete von Trotter sowie für die TV-Krimiserie Bloch. Wir wünschen Ihnen kurzweilige anderthalb Stunden mit Rosas Liebe. In der Rolle der Rosa Luxemburg hören Sie Ulrike Krumbiegel. Ich bin nicht besonders beliebt gewesen. Denn ich war nicht nur eine intelligente Frau, sondern dazu auch noch Jüdin. Schön war ich leider auch nicht. Aber ich hatte Geist, Neugier und große seelische Energie. Rosas Liebe. Hörspiel von Peer Fröhlich. Aufgewachsen bin ich in Warschau in der Zeit, als die Russen Polen besetzt hatten. Wir durften nicht Polnisch sprechen und hassten den Zar für diese Willkür. Überall gab es Grüppchen, die sich heimlich trafen, um auf Polnisch über die Unterdrückung Polens zu klagen. In einer Novembernacht im Jahr 1888 saß ich mit einem solchen Grüppchen in einem kalten Kellerraum beisammen. Lies vor, was du geschrieben hast, Rosa. Auf dem wackligen Tisch vor uns blakte eine schmutzige Öllampe. Aber was machte das schon? Ich war 17 Jahre alt, hatte gerade Abitur gemacht und war voller Kraft und voller Leben. Zum Gedenken an alle, die von den russischen Henkern ermordet worden sind. Genossen, Sie können unsere Hände fesseln, aber nicht unsere Gedanken. Sie können unsere Knochen brechen, aber nicht unseren Willen. Still, Rosa. Sie können unsere Herzen töten, aber nicht unsere Seelen. Sie sind schon an der Haustür. Sie können uns erschlagen. Los, wir müssen weg durch den Keller ins Nebenhaus. Schnell. Sie können uns erschlagen, aber unsere Idee wird trotzdem weiterleben. Rosa, jetzt komm doch endlich! Auch wenn ich noch sehr unerfahren war, habe ich in dieser Nacht doch begriffen, dass ich in Warschau nicht lernen konnte, was es zu lernen gab. Der Nächste. Als ich hörte, dass in Zürich selbst jüdische Frauen studieren konnten, wollte ich unbedingt dorthin. Rosalia Luxemburg aus Warschau. So, so. Was ist jetzt der Zweck Ihres Aufenthalts in der Schweiz? Ich möchte an der Universität Zürich studieren. Ich notiere das so und verlese Ihnen noch, was Sie unterschreiben müssen. Es ist mir bekannt, dass ich mich als Ausländer jeder gewerblichen, politischen oder sonstigen gegen die gesetzliche Ordnung der Schweizer Republik gerichteten Tätigkeit zu enthalten habe. Da müssen Sie zu unterschreiben. Zu Ihren Diensten, verehrter Herr. Willkommen dann in unserer schönen Schweiz, Fräulein Luxemburg. Und was wollen Sie eigentlich studieren? Wie man die Welt verändert, das will ich studieren, verehrter Herr. Später ist meine Ausreise in die Schweiz zu einem richtigen Abenteuer gemacht worden. Man hat mir angedichtet, ich wäre auf einem Bauernwagen unter Stroh versteckt in die Freiheit entkommen. Aber damals war ich noch viel zu unbedeutend, um schon verfolgt zu werden. Und anfangs habe ich in Zürich auch wirklich nur studiert. Fräulein Luxemburg. Ja, gleich, Herr Bibliothekar. Es hat schon das dritte Mal geklingelt, Fräulein Luxemburg. Und wir müssen die Bibliothek schließen. Ihr Fleiß und Ihr Ehrgeiz sind allen Ehren, aber Sie sind auch heute wieder die Letzte. Das tut mir aber sehr, sehr leid. Naja, so schlimm ist es nun auch wieder nicht, Fräulein Luxemburg. Weniger für Sie tut es mir leid als für das Buch. Ich kann das nur nicht mehr zu Ende lesen. Der Autor ist es doch, dem ich ein Unrecht antue. Er hat es wirklich nicht verdient, unterbrochen zu werden. Fräulein Luxemburg, Sie sind und bleiben eine große Spötterin. Spott, Herr Bibliothekar, ist ein gutes Mittel, um an der Ordnung zu kratzen. Selbst wenn es sich dabei nur um eine Bibliotheksordnung handelt. Und das letzte Wort müssen Sie leider auch immer haben, Fräulein Luxemburg. Damit haben Sie alle mal recht. Bis morgen dann. Lieber Herr Bibliothekar. Bis morgen. Meine Professoren hielten mich für sehr begabt, aber auch für sehr anstrengend. Denn ich war unnachgiebig, wenn es darum ging, mir Wissen anzueignen. Und ich hatte eine Leidenschaft fürs Diskutieren. Nächtelang diskutierte ich mit denen, die, wie ich, eine Zuflucht in Zürich gefunden hatten. Mit deutschen Sozialdemokraten, russischen Anarchisten und staatenlosen Revolutionären. Es war ein herrliches Chaos, das mich glücklich machte. Ludwig! Wir teilten unser bisschen Brot miteinander und tranken dazu einen Tee, der so dünn war, dass er eigentlich gar nicht mehr Tee genannt werden konnte. Meine Eltern haben mir Tee geschickt. Alle mussten wir uns mit kleinen Arbeiten irgendwie durchschlagen. Wir treffen uns alle am Samovar bei Sofia Ludwig. Ich selbst half meiner Wirtin im Haushalt und sie gab mir dafür Kost und Logis. Und dann, im September 1890, als ich 20 war, lernte ich Leo Jogiches kennen. Ludwig? Mach auf, es gibt frisch gebrühten Tee. Ich kann nicht, Rosa. Es ist jemand bei mir. Eine Frau, Ludwig? Bring sie doch einfach mit. Sie wird ja wohl auch gerne einen schönen, starken Tee trinken. Ein Mann, Rosa. Ach. Ein sehr wichtiger Mann, den ich nicht einfach mitbringen kann. Und wer ist das? Ein berühmter Kämpfer. Berühmt? Sieh an. Wofür denn berühmt? Du wirst dir denken können, um wen es geht, Rosa, wenn ich dir so viel sage. Er hat freiwillig in der Fabrik geschuftet, um das Leben der Ausgebeuteten am eigenen Leib zu erfahren. Ach, noch kann ich mir gar nichts denken, Ludwig. Verrat mir erst, wohin haben die Erfahrungen am eigenen Leib deinen berühmten Kämpfer denn geführt? Wem außer seiner Eitelkeit hat er genutzt? Was hat er Großes geleistet? Du verstehst mich nicht, Rosa. Oder vielleicht willst du mich noch nicht verstehen. Der Arbeiterklasse in Polen hat er genutzt. Er hat sie in der Sache der Revolution unterrichtet. Oh je, Ludwig. Dann muss er die polnische Arbeiterklasse aber sehr schlecht unterrichtet haben, denn sie hat ja bisher leider noch keine Revolution gemacht. Es reicht jetzt, Ludwig. Was redest du so lange mit der dummen Gans? Das kann ich Ihnen gerne sagen, verehrter Herr Geheimniskrämer. Ludwig redet mit mir erstens, weil er sich mit Ihnen ein bisschen aufblähen will und zweitens, weil ich eben durchaus keine dumme Gans bin, sondern eine sehr gescheite Person. Obwohl ich für meine schnelle Zunge bekannt war, verlor ich die Sprache, als Leo Jogiches mich kalt ansah. Ich dachte nur noch an meinen zu großen Kopf, an meine zu lange Nase und an mein schiefes Hüftgelenk, das mich etwas hinken ließ. Und ich wünschte mir sehnlichst, schön zu sein für diesen gut aussehenden Mann. Mit seinen 23 Jahren war er schon zu einer politischen Legende in unseren Kreisen geworden. Er ist fast noch ein Kind gewesen, hat er schon der Sache wegen seiner Eltern verlassen. Reiche polnische Juden waren sie. Er hätte ein verwöhntes Leben führen können, aber für die Gerechtigkeit hat er Armut und tausend Gefahren auf sich genommen. Ich finde ihn einfach überheblich. Nein, entschlossen ist er. Rosa, und das muss er doch auch sein. Wie hätte er in Polen sonst die Arbeiter zum Streiken und die Soldaten zum Aufbegehren bringen können? Du redest ja nur so, weil du in ihn verliebt bist. Verliebt? Warum denn nicht? Es ist keine Schande, in einen Mann verliebt zu sein, den die russische Geheimpolizei verfolgt hat. Und wenn das bloß Geschichten sind, die er selbst erfunden hat? Es sind aber keine Geschichten, Rosa, weil es die Wahrheit ist. Überall hingen ja seine Steckbriefe. Deshalb musste er doch zu uns nach Zürich fliehen. Du scheinst ihn ja richtig gut zu kennen. Ich wünschte, es wäre so. Aber leider weiß ich das alles nur vom Hörensagen. Er will, dass in Polen eine sozialistische Bewegung entsteht. Ach, nicht doch. Will er das? Na, dann wird er das ja wohl auch schaffen. Leo Jugiches war ein Einzelgänger, der immer aufblühte, wenn es schwierige Aufgaben gab, die andere nicht lösen konnten. Er war kühn, furchtlos und stets bereit, sich für eine bessere Gesellschaft zu opfern. Aber er war auch sehr streng, verschlossen und schweigsam. Seht mal, da drüben hält er wieder Hof. Er wollte niemanden in sein Inneres blicken lassen und hielt sich am liebsten abseits. Wenn er überhaupt einmal das Wort ergriff, sprach er im Befehlston und sehr von oben herab. So war er zwar als Gegner des zaristischen Russland sehr geachtet, als Mensch aber weit weniger. Und wenn er in unserer Studentenkneipe auftauchte, wurde oft über ihn hergezogen. Diese Dünkelhaftigkeit, nicht zu ertragen. Wie verschwörerisch er wieder tut. Bei den vielen Decknamen, die er sich gibt, weiß er wahrscheinlich selbst nicht mehr, wie er gerade heißt. Wie redet ihr denn? Ihr nehmt ihm doch nur übel, dass ihr ihn immer nur von Weitem sehen dürft. Dass gerade du ihn verteidigst, Rosa. Wo er doch auch von Weitem gesehen das ganze Gegenteil von dir ist. Dieser verbissene Mensch würde für die revolutionäre Sache seine eigene Großmutter verkaufen, so skrupellos und gefühlskalt wie der ist. Da, schau hin! Alle lachen und er verzieht keine Miene. Leblos. Ein Klotz ohne Geist und Witz. Kann doch nicht einmal lächeln. Vielleicht lächelt er nur, wenn er es auch will. Und er will es eben nicht oft. Leo Jugiches wurde von den schönsten Frauen angehimmelt und nahm deshalb gar nicht wahr, dass ich für ihn brannte. Meine einzige Chance war, dass ich alles im Überfluss besaß, was ihm fehlte. Ich war die geborene Rednerin, hatte Charme und Temperament und die Menschen ließen sich sofort von mir fesseln. Es brauchte nur noch eine glückliche Fügung, um ihn das auch merken zu lassen. Fräulein Luxemburg, aber so bleiben Sie doch endlich stehen, Fräulein Luxemburg. Warum sollte ich denn stehen bleiben, Herr Geheimniskrämer? Ich muss in die Vorlesung. Jetzt müssen Sie nicht mehr in die Vorlesung, weil ich mit Ihnen reden muss. Was? Sie müssen mit einer dummen Gans reden? Nicht mit einer dummen Gans. Ich muss mit einer gescheiten Person reden. Welche Freude und unverdiente Ehre für mich. Da wird es sich ja um etwas wirklich Wichtiges handeln. Wollen Sie in der nächsten Klausur bei mir abschreiben? Nein. Oder möchten Sie mich bitten, Ihnen einen Knopf anzunähen? Gut geraten. Nein. Nein, es ist wirklich eine Bitte, die ich habe. Um es deutlich zu sagen, ich will Sie ausnutzen. Ach. Zumindest, was Ihre Französischkenntnisse betrifft. Ich selbst spreche kein Französisch, aber ich muss mit einer Druckerei in Paris ins Geschäft kommen. Sie könnten mir dabei helfen. Würden Sie das tun, Fräulein Luxemburg? Sie meinen, ich soll mit Ihnen nach Paris fahren, zu einer Druckerei. Das ist die Bitte, ja. Sehen Sie, ich werde ausgewiesen, wenn ich in Zürich drucken lasse. Aber die politische Arbeit kann doch nicht ruhen, nur weil sie uns Ausländern hier verboten ist. Nein. Das kann sie nicht und das darf sie nicht. Heißt das, Sie fahren mit? Ja, ich fahre mit. Für die politische Arbeit lasse ich mich von Herzen gerne ausnutzen. In Paris zeigte ich ihm, dass ich sehr viel mehr konnte als nur Französisch, denn ich regelte ihm alles Geschäftliche sehr erfolgreich. War ich vorher für ihn nur eine kleine, unscheinbare Person gewesen, wurde ich jetzt zu einer möglichen Kampfgefährtin. Er ahnte, dass wir gemeinsam ein unschlagbares Team werden konnten. Und entschlossen wie er war, ließ er es bei solchen Ahnungen nicht bewenden. Schon als wir nach getaner Arbeit von Sacré-Cœur aus über Paris blickten, handelte er. Penchez-vous un petit peu sur la gauche, là, oui. Voyez. Et là, là. Ah oui. Voyez, ah, vous la voyez? Oui, oui, oui, ah, elle est belle quand même, notre touriste. Sie sind etwas schweigsam, Herr Jugiches. Ich denke nach. Das wird für Sie sicher sehr aufregend sein, aber für mich ist es nicht besonders unterhaltsam. Warten Sie es ab. Fräulein Luxemburg. Sie sind ein schwieriger Mensch, Herr Jogiris. Ja, ganz gewiss bin ich das. Sie sind aber leider auch ein Mensch, der sich über einen gerade errungenen Erfolg nicht freuen kann. Hier irren Sie sich, Fräulein Luxemburg. Na, dann will ich mich korrigieren und sagen, Sie sind ein Mensch, der seine Freude über einen gerade errungenen Erfolg leider nicht zeigen kann. Sehen Sie, Fräulein Luxemburg, eben darüber habe ich nachgedacht, wie ich Ihnen meine Freude zeigen kann, was wohl der beste Weg wäre. Und wo stehen Sie inzwischen mit Ihren Überlegungen, Herr Jogiris? Ich stehe beim Ergebnis. Ich möchte Sie jetzt nämlich küssen, Fräulein Luxemburg. Es war der erste Kuss meines Lebens und er berauschte mich. Ich hatte mit 21 einen Mann erobert, der alles in sich vereinte, was ich mir erträumte. Er war stark genug, um von mir bewundert zu werden und mir ein Vorbild zu sein. Er war klug genug, um mich führen zu können, und er war ernsthaft genug, um mich in der politischen Arbeit zu unterweisen. Und ich liebte ihn, diesen Leo Jogiris. So übertrat ich alle moralischen Gebote, nach denen ich erzogen worden war, und wurde seine Geliebte. Das klingt einfacher, als es wirklich gewesen ist, denn Hochzeit, Kinder und ein geordneter Hausstand bedeuteten mir sehr viel. Und wenn ich in meinem kleinen Zürcher Zimmer in Leos Armen lag, wusste ich, dass ich die bürgerliche Gesellschaft verlassen hatte. Du mein Schöner, mein Schönster, mein Allerschönster. Für dich ist die leidere Sprache viel zu kurz. Für dich, mein Wunderschönster, müsste sie noch viel mehr Sprossen haben. Ich könnte sie aus eigenen Stücken weiterbauen und du zu dir sagen. Wie klingt das? Wir sollten jetzt aufstehen. Es gibt viel zu tun, Rosa. Lass uns noch ein wenig im Bett bleiben, mein Goldner. Sonst glaube ich noch, du liebst mich nur aus Geschäftsinteresse, weil du mich für die Politik brauchst. Ich jedenfalls kann viel schneller denken, wenn ich deine Haut an meiner spüre. Gut, wenn es so sein muss, dann versuchen wir es. Versuchen? Das Versuchen liegt doch ganz nah bei der Versuchung. Oh, nein, komm, Rosa. Ach, Rosa, sei jetzt ernsthaft. Rosa, heute ist Nachricht von Julian gekommen. Julian hat uns geschrieben. Lies vor. Den Brief habe ich verbrannt. Warum denn? Ich hätte ihn gern gelesen. Du musst lernen, vorsichtiger zu sein, Rosa. Rechne immer mit allem, wenn du die Dinge im Griff behalten willst. Ja, mein geliebter Lehrer, ich will es mir merken. Lass jetzt mein Bein los, Rosa. Ich muss mich konzentrieren. Rosa! Rosa. Die gute Nachricht von Julian zuerst. Die polnischen Arbeiter haben sich endlich organisiert. Die schlechte, sie haben sich unter der Fahne Polens organisiert. Mit Befreiung meinen sie nur weg mit dem Zar und her mit einem unabhängigen Polen. Gegen ihren Nationalismus will Julian eine neue Bewegung aufbauen und wir sollen ihm dabei helfen. Komm, du. Jetzt musst du dich ja nicht mehr konzentrieren. Jetzt gib mir deine Hand. Oh, hier. Hier leg sie hin. Also, das Ziel ist klar. Wir müssen den polnischen Arbeitern zurufen, lasst euch nicht vom eigentlichen Kampf ablenken, denn der hat kein Vaterland und kann nur von allen Völkern gemeinsam geführt werden. Das kommunistische Manifest habe ich auch gelesen, Rosa, und du musst mir nicht erst sagen, was darin steht. So steht es auch im Manifest, aber vor allem steht es so in meinem Herzen. Mein Herz weiß das. Mit deinem Herzen hat das nichts zu tun, Rosa. Es ist die strenge Logik der Revolution. Oh nein, so einfach ist es nicht. Mein Herz weiß nämlich noch etwas, was in deiner strengen Logik überhaupt nicht vorkommt, Giorgio. Koseworte sind mir nicht recht beim Arbeiten. Eine tüchtige, intensive Arbeit, Leo Jogiris, die einen ganzen Anspruch nimmt, braucht nicht nur den Verstand, sondern auch das Herz. Wenn du es so sehen musst, dann meinetwegen. Was weiß dein Herz also noch? Mein Herz weiß, was die Sehnsucht der Polen ist. Und mein Herz weiß, dass eine neue Partei diese Sehnsucht nicht übergehen darf. Sprich klarer, Rosa. Ich mag keine Rätselgeschichten. Es wird dir aber nicht gefallen, was ich sagen will, mein Goldner. Rosa, lass jetzt die Liebe sein und sprich als Genossin. Leo Jogiris, ich bitte dich, Liebe und Politik sind doch kein Widerspruch. Gut, sei es, wie du es haben willst, wenn du jetzt nur endlich deine Argumente vorträgst. Dass ein so schöner und kluger Mann wie du doch auch so engstirnig sein kann. Na dann, was zeigt uns die geschichtliche Erfahrung? Sie zeigt uns eines ganz deutlich. Das polnische Volk versammelt sich am eifrigsten unter der eigenen Fahne. Das Nationalbewusstsein ist die Triebfeder, um es in Bewegung zu bringen. Wer das übersieht, wird in Polen nie eine Massenbasis finden können. Eine neue Partei muss die Sehnsucht nach nationaler Freiheit nutzen, um zur eigentlichen, zur internationalen Freiheit zu führen. Nein und nochmals nein, Rosa. Doch, Leo, doch. Und ich weiß sehr wohl um die Gefahren. Natürlich ist die Befreiung Polens aus russischer Herrschaft nur ein Zwischenschritt. Und natürlich kann dieser Zwischenschritt auch zu einem Rückschritt werden. Aber wir müssen das Wagnis eingehen, Leo, wenn wir die polnische Seele erreichen wollen. Nein. Das ist Verrat an der Sache. Giorgio, komm wieder zu mir zurück. Warum stehst du denn auf, Giorgio? Ich stehe auf, weil die Bettwärme dem vernünftigen Denken offenbar sehr schadet. Meinem Denken schadet sie nicht. Ich vergesse auch im Bett nicht, worum es geht. Ich vergesse nicht, dass die Macht des Geldes weltweit ist und die Revolution genauso weltweit sein muss. Die Revolution hat keine Landesfahne, Giorgio. Und trotzdem müssen wir in Polen zuerst die Fahne ansprechen. Nein, mit keiner Silbe. Nie und nimmer. Und dabei blieb es, weil Leo anfangs noch stärker war als ich. Die Freiheit Polens kam in unserem Programm einfach nicht vor. Das war richtig und zugleich eben auch sehr falsch. Richtig war das revolutionäre Ziel, aber falsch war der Weg dorthin. Wir fanden kaum Anhänger. Weißt du, was sie über dich verbreitet haben, Rosa? Die starke polnische Nationalbewegung hatte es leicht, uns als arrogante kleine Wichtigtuer abzutun. Du glaubst es nicht, dass du ein Spitzel der russischen Geheimpolizei bist. Deshalb wirst du nicht zugelassen. Es ist nicht zu fassen. Doch. Es war zu erwarten. Guten Morgen erstmal, Julian. Ach, Sie haben es geschafft. Wir dürfen am Kongress nicht teilnehmen. Und einen guten Morgen auch dir, Leo. Polen wird jetzt nur von dieser völkischen Bande vertreten. Ein solcher Kongress, eine solche Chance. Das Schicksal Polens steht auf dem Spiel und wir sind nicht dabei. Es ist zum Heulen. Nimm dich zusammen, Julian. Gerade in der Katastrophe zeigt ein Mann Charakter. Ach, ja? Tut ein Mann das? Mit Charakter alleine werden wir allerdings nicht erreichen, was wir erreichen wollen. Gib mir meinen Hut, Julian. Ich gehe zum Kongress. Ich erbat dort das Wort, um unseren Antrag auf Teilnahme am Kongress zu wiederholen. Alle meinten natürlich, ich würde nur kurz zu Formfragen sprechen. Wie flammende Schwerter sind Ihre Worte auf uns niedergegangen. Ich bin tief bewegt, Fräulein Luxemburg. Ich danke Ihnen. Ich hielt eine lange und leidenschaftliche Rede und stellte unser gesamtes politisches Programm vor. Sie waren brillant. Allein Ihr Blick, Fräulein Luxemburg. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich dabei ein wirklich großes Publikum. Bemerkenswert, außerordentlich bemerkenswert. Wer weiß, ob Sie den Inhalt überhaupt aufgenommen haben. Sie haben eine solche Ausstrahlung, Fräulein Luxemburg. Man kann sich Ihnen einfach nicht entziehen. Danke. Vielen Dank. Sie waren wohl davon beeindruckt, dass ich zum Reden auf einen Stuhl gestiegen war, weil sie mich kleine Person ja sonst gar nicht richtig hätten sehen können. Und dass ich so gut reden konnte, obwohl ich doch nur eine Frau war. Auch wenn es alle Sozialisten waren, so hieß das doch noch lange nicht, dass sie von einer Frau eine gute Rede erwarteten. Wir hatten allen Grund zu feiern. Ich trinke auf dich, Rosa. Und auf deinen großartigen Sieg. Danke, mein lieber Julian. Aber trinken wir lieber auf unseren großartigen Sieg. Also dann auf unseren Sieg. Obwohl, ohne dich hätte es keinen Sieg gegeben, Rosa. Du bist eine wahre Zauberin in der Kunst, die Menschen für dich einzunehmen. Wie du da standest mit deinem Hütchen und im hellen Sommerkleidchen, so klein und jung, aber gesprochen hast du mit der Eloquenz und dem scharfen Verstand eines erfahrenen Mannes. Du hast sie regelrecht überrumpelt mit dieser ungewöhnlichen Mischung. Nicht wahr, Leo? Nur durch Rosa haben wir siegen können. Ja, sie hat gut gearbeitet. Ihre erste politische Rede und gleich wissen alle, mit diesem Fräulein Luxemburg muss in Zukunft weiß Gott noch gerechnet werden. Das ist eine überragende Leistung, nicht wahr, Leo? Ja, es war eine erfolgreiche Agitation. Du bist sehr geizig mit deinem Lob, Leo. Genossen loben sich nicht. Ach, wirklich? Die Regel ist mir neu. Aber wenn sie für dich gilt, dann lobe Rosa doch nicht als Genossin, sondern einfach nur so. Dazu kenne ich sie nicht genug. Und da dachte ich doch, ich hätte da schon lange etwas ganz anderes bemerkt, dass du sie nämlich ganz besonders gut kennst. Leo, mein Guter, du hältst mich doch wohl nicht für blind. Mir ist es egal, ob du blind bist oder nicht. Die Hauptsache ist, dass du schweigst. Leo, ich bitte dich, was soll denn diese Heimlichtuerei unter uns Freunden? Hier bist du doch nicht mehr in Polen, sondern in der Schweiz. Hier wirst du nicht mehr verfolgt. Ich weiß doch längst, dass ihr ein Liebespaar seid. Jetzt sag du doch was, Rosa. Das tue ich nicht, Julian. Weil ich mich an das halte, was für Leo die Hauptsache ist. Ich halte mich ans Schweigen. '93 bis '97 war ich oft von Leo getrennt. In Paris kümmerte ich mich um seinen kleinen Verlag und ich studierte in der Nationalbibliothek für meine Doktorarbeit. Geldnöte hatte ich keine. Leo sorgte für mich, aber auch für meine Seelennöte. Auch beim Kongress in London haben alle europäischen Sozialistenführer wieder den Internationalismus beschworen. Aber in der Alltagspraxis herrscht der blanke Nationalismus. Und das gilt nicht nur für Polen. Sie verlieren überall das eigentliche Ziel aus den Augen, weil sie ängstlich Rücksicht nehmen auf nationale Belange. Weil es ihrem Machtstreben nützlicher ist. Wenn ich das aber anspreche, schreiben sie erbost über mich, ich wäre ein hysterisches Frauenzimmer und eine doktrinäre Gans. Dabei sind sie es, die den Marxismus wie eine starre Formel verstehen und nicht als eine Methode, die weiterentwickelt werden muss. Das Infragestellen verlangt einen freien, kritischen Blick. Du hast ihn und sie haben ihn nicht. Deshalb bist du ihnen so unbequem. Garçon, glaub mir, ich brauche viel unbeirrtes Selbstvertrauen, so unbequem zu sein und es auch zu bleiben. A votre service, madame? Deux cafés crème, s'il vous plaît. Merci, madame. Es gibt noch eine zweite Erkenntnis, die mich traurig macht. Leo? Ja, Leo. Täglich bekomme ich von ihm kritische Anmerkungen und Ratschläge. Tu dies und mach das besser, halte deinen Vortrag, schreibe dort einen Artikel, triff dich mit dem und dem, der für die Sache wichtig ist. Ihr seid eben zwei grundverschiedene Wesen. Du bist heiter und hast ein stürmisches Temperament. Und er ist streng und denkt nur an die Pflichterfüllung. Da kann es leicht so wirken, als ob er dich gängeln will. Et voilà, mesdames, votre café. Merci. Das Gängeln ist es überhaupt nicht. Selbst noch seinen Kommandos unterwerfe ich mich gerne und bereitwillig. Aber nicht ein einziges Mal kommt in seinen Briefen Sehnsucht nach mir vor. Er schreibt nichts, einfach gar nichts, was irgendwie gefühlshaft oder doch wenigstens halbwegs persönlich ist. Es brennt eine heiße, lodernde Flamme in ihm, aber nicht für mich. Sein Feuer brennt nur und ausschließlich für die polnische Sache. Und ich leide so daran, dass ich aufschreien könnte vor Schmerz. Im Frühjahr 1897, mit 26 Jahren, wurde ich Fräulein Doktor. Und ich war richtig stolz auf meinen neuen Titel. Meine Eltern, die noch immer in Warschau lebten, waren geradezu außer sich vor Freude. Von Leo wussten sie natürlich nichts und hätten sie von meiner wilden Ehe mit ihm erfahren, hätten sie sich entsetzt von mir abgewendet. Dass ich nach meiner Promotion mit ihm nach Vegis in die Schweiz reiste, hatte ich ihnen auch nicht erzählt. Herzlich willkommen, die Herrschaften. Mein Name ist Strengli und ich stehe Ihnen mit Freuden zur Verfügung. Als Gäste unseres Hauses werden Sie feststellen können... Haben Sie meinen Auftrag ausgeführt? Aber gewiss, Herr Luxemburg. Mit Vergnügen haben wir Ihren Auftrag ausgeführt. Oh. Verehrte, liebe, gnädige Frau, im Auftrag Ihres Herrn Gatten darf ich Ihnen diese schönen Blumen überreichen und Ihnen auch im Namen unseres Hauses zu Ihrem heutigen Geburtstag ganz herzlich gratulieren. Was für eine charmante Überraschung. Wirklich, ich bin sehr gerührt. Mein Gatte hat normalerweise wenig Sinn für solche Gesten. Umso mehr freue ich mich darüber und... Ich bedanke mich auch bei Ihrem Hause für diesen hübschen Empfang. Lassen wir es nun dabei bewenden. Madame wird von der Reise ermüdet sein. Gleich will ich Sie auf Ihr Zimmer begleiten. Da sehen Sie es, Herr Strengli. Ich liebe das Komplimentieren und meinem Gatten ist es eher lästig. Leos Ehefrau war ich inzwischen leider nicht geworden und Geburtstag hatte ich auch nicht. Die Reise in die Schweiz war einfach nur Leos Belohnungsgeschenk für meinen Doktortitel. Und ich genoss es sehr, mit ihm am Berg spazieren zu gehen. Oh, wie schön der Morgen ist. Der Himmel ist so wolkenlos blau und der See glitzert so prächtig mit seiner glatten Oberfläche. Und die Berge, Giorgio. Wie frei und unverhüllt sie auf das Land sehen. Sie wirken so fröhlich, dass ich ihnen zurufen möchte, grüßt bitte von mir. Was weiß ich, grüßt bitte einfach, wen ihr wollt. Und die Luft erst. Ach, Leo. So warm und mild und so erfüllt vom Duft der Bäume und Gräser. Ein solcher Friede liegt ringsum. Und nur die Vögel zwitschern, als würden sie uns viele Träume schenken wollen. Ach, mein Giorgio. Nach der langen Zeit lästiger Arbeit für Klausuren und Prüfungen fühle ich mich wieder so gut, so klar und ruhig. Nun, dann wäre ein Ziel ja schon erreicht und du hast dich bereits ein wenig erholt. Was brauchen wir Händel und Bach und die Matthäus-Passion, Giorgio, wenn wir die Natur selbst einsaugen dürfen? Hier im Sonnenschein ergibt sich eine solche Symphonie, ein solches Lied an die Freude, wie sie kein Musiker je wiedergeben könnte. Mein Herz jauchzt über alles, über die Gerüche, die Formen und Farben, und auch noch über den Baumstamm, auf dem wir gerade sitzen. Mein Herz jauchzt nicht. Dafür aber arbeitet mein Kopf. Dass du immer diese Trennung betonen musst. Was arbeitet dein Kopf denn, Leo? Er arbeitet an der Zukunft. Das sollte er auch. Denn wie es zwischen uns gewesen ist in der letzten Zeit... war es nicht gut. Da, hörst du den Pirol? Die Sehnsucht nach dir, Leo, die ich andauernd aushalten musste, hat mich sehr ungeduldig und zugleich auch sehr müde gemacht. Ich will, dass damit endlich Schluss ist und dass unsere Zukunft gleich heute beginnt. Ich bin deine Frau. Und ich will auch immer spüren, dass ich deine Frau bin. Ich möchte bei dir und mit dir sein und keine Briefe mehr an dich schreiben müssen. Du vergisst dabei, dass es um die Sache geht. Wie sollte ich wohl? Da, das ist im Buch, Fink. Wunderbar, nicht wahr? Die Sache ist in jedem Augenblick ein Teil von mir. Ich muss dir nicht erst aufzählen, woran du das ablesen kannst. Horch, jetzt antwortet ein zweiter Buchfink. Du weißt doch am besten, dass ich besessen bin von der Sache und dass ich Tag und Nacht dafür arbeiten kann. Meine Leidenschaft für die Sache und meine Liebe zu dir, Leo, haben sich noch nie im Wege gestanden. Mag es bisher gewesen sein, wie es will, Rosa. Ich debattiere nicht darüber. Aber es wird sich an meinen Zukunftsplänen erweisen, wer von uns beiden recht hat. Wird es das? Dann werden es wohl nicht die richtigen Zukunftspläne sein, an denen du schmiedest. Ich habe sie lange durchdacht, liebe Genossin. Und das Planen ist noch immer ein Gebiet, auf dem ich dir weit überlegen bin. Nicht nur dort, Giorgio, nicht nur dort. An deiner Überlegenheit habe ich nicht den geringsten Zweifel. Und wenn du mich jetzt küssen würdest, dann könnte ich dir das auch sehr überzeugend beweisen. Ich meine es ernst, Rosa. Ich auch, lieber Genosse, sehr ernst sogar. Verlockt dich das nicht? Er ließ sich von mir ins Gras ziehen, aber das gleiche Glück wie ich empfand er sicher nicht. Ich ruhte noch erschöpft an seiner Schulter und lauschte voller Seligkeit auf das Klopfen seines Herzens. Und er begann schon über Politik zu sprechen. Nun bin ja gerade ich fest davon überzeugt, dass Liebe und Politik eng zusammengehören. Aber Leo sprach auf dieser schönen Bergwiese über Politik, als gäbe es unsere Liebe gar nicht. In Polen können wir nicht mehr viel bewegen. Und im Grunde sind alle Bemühungen gescheitert, dort gegen den Nationalisten etwas aufzubauen. Unsere wenigen Anhänger sitzen im Gefängnis oder sie sind umgebracht worden. Julian ist ins Ausland geflohen und muss sich dort ruhig verhalten. Das Verlagsgeschäft in Paris lohnt sich auch nicht mehr, weil unsere Schriften keiner lesen will. Rosa, wir brauchen ein neues Feld für unseren Glauben an eine andere Zukunft. Ich denke, du wirst schon ein neues Feld im Auge haben, Leo. Ja, so ist es. Ich habe Deutschland im Auge. Deutschland? Unter den Arbeiterbewegungen in Europa sind die deutschen Sozialdemokraten am mächtigsten und ihre Partei ist auch am besten organisiert. Sicher, Leo, das weiß ich. Ihre Zeitschrift Die Neue Zeit wird viel gelesen und diskutiert. Ach, ja, Leo, das weiß ich auch. Sie haben schon mehrere Artikel von mir abgedruckt. Weil sie gleich erkannt haben, dass du eine große Schreibbegabung hast. Das weiß ich doch nun erst recht. Der Chefredakteur Karl Kautsky hat großen Einfluss. Leo, jetzt rede endlich und sag, worum es dir geht. Leo meinte, dass eine weltweite Veränderung eigentlich nur von den deutschen Sozialdemokraten ausgehen konnte. Sie alleine hatten dazu die nötige Stoßkraft. Wir sollten uns ihnen anschließen und uns dabei von Karl Kautsky, dem Chefredakteur der Neuen Zeit, helfen lassen. So weit, so gut. Aber Leos Plan hatte einen Haken, der mich unglücklich machte. Kamillentee für die gnädige Frau. Stellen Sie ihn vor die Tür. Und wie ist der verehrten, lieben, gnädigen Frau inzwischen? Es ist nur eine kleine Schwäche, nichts weiter. Der Tee stände dann jetzt bereit. Danke. Hier, Rosa, trink das. Der Tee wird dich beruhigen. Ich will mich aber nicht beruhigen. Hast du nicht heute Morgen noch gesagt, dass deine Leidenschaft für die Sache und deine Liebe zu mir sich noch nie im Wege gestanden haben? Aber jetzt tun sie es eben. Siehst du, so habe ich am Ende doch recht behalten. Nein. Nein, Leo, du wirst nicht recht behalten. Ich habe mich entschieden und ich werde der Sache wegen allein und ohne dich nach Berlin gehen. Aber ich habe dir der Liebe wegen meine Bedingungen genannt. Gut, Rosa, sehr, sehr gut. So spricht meine Genossin, die auch meine Frau ist. Rosa. Ich will dich jetzt umarmen, Leo. Halt mich ganz fest, Giorgio. Ich muss dir was gestehen. Was ich sogar vor mir selbst verbergen will. Ich glaube nicht mehr wirklich an unser Glück. Da ist nur noch ein leerer Platz, den ich sehe. Die Trennungen von dir haben wie Knüppel auf meine Seele eingeschlagen. Sie hat blaue Flecken bekommen, meine Seele. Giorgio. Giorgio. Ich sollte also zu den deutschen Sozialisten nach Berlin gehen und versuchen, in ihrer Partei Einfluss zu gewinnen. Ich war aber Polin bzw. Russin und Ausländer durften sich im Kaiserreich Deutschland politisch nicht betätigen. In Berlin konnte ich als Nichtdeutsche niemals eine politische Karriere machen. Ich brauchte die deutsche Staatsbürgerschaft. Und die verschaffte ich mir, mit Hilfe meiner Hauswirtin, Frau Lübeck. Erzählen Sie, liebe Frau Lübeck, wie war das Gespräch mit Ihrem Sohn? Und was hat es am Ende ergeben? Sie glauben ja gar nicht, Fräulein Luxemburg, wie ich auf ihn habe einreden müssen. Gustav, habe ich zu ihm gesagt. Gustav, sieh es als eine Ehre an, dass ein Fräulein Doktor dich heiraten will, wo du doch nur ein kleiner Tagelöhner bist. Du wirst mit ihr ja auch nicht Tisch und Bett teilen. Du sollst sie doch nur eindeutschen. Gustav, habe ich zu ihm gesagt, das Fräulein Luxemburg hat so viel für uns getan. Wie oft hat sie dem Vater schon eine Arbeit verschafft und ohne ihre Hilfe, du, ohne ihre Hilfe hätte ich dich gar nicht großziehen können. Aber der Gustav, der blieb stur und wollte einfach nicht. Ich dachte schon, ich würde es nie schaffen, ihn aufs Standesamt zu treiben. Erst als ich zu ihm gesagt habe, Junge, Junge, sie lässt dich doch am nächsten Tag schon wieder von dir scheiden. Da hat er dann endlich genickt. Wie schön, liebe Frau Lübeck, dann werde ich also für einen Tag Ihre Schwiegertochter sein. Schon weil ich insgeheim von einer Hochzeit mit Leo träumte, wollte ich die Scheinehe mit Gustav Lübeck schnell wieder lösen. Aber erst einmal machte sie mich zu einer Deutschen. Und damit stand meinem neuen Leben in Berlin nichts mehr im Wege. Dass ich diesem neuen Leben mit sehr gemischten Gefühlen entgegensah, war klar. Überraschend war aber, dass es Leo ähnlich ging. Und bei meinem kleinen Zürcher Abschiedsfest sollte sich das deutlich zeigen. Mit deinen Talenten wirst du Berlin verändern, Rosa. Ach was, nicht nur Berlin. Ganz Deutschland wird Rosa verändern. Was sage ich? Rosa wird die ganze Welt verändern. Ja. Ihr Lieben, sagen wir doch einfach hübsch eins nach dem anderen. Rosa, komm, lass uns auf den Balkon. Ist es der Trubel, Leo? Ist er dir zu viel? Komm, Rosa. Wie schön die Sterne leuchten. Morgen fährst du. Ja, Leo. Berlin, Deutschland, die Welt. Und dabei wirst auch du dich verändern. Leo, du fürchtest dich ja. Ich glaube, du fürchtest dich davor, dass ich aus deiner Schirmherrschaft herauswachse und dann auch ohne dich zurechtkommen könnte. Im Mai 1898, mit 27 Jahren, kam ich in Berlin an. Während ich mit der Pferdedroschke zu meiner Pension fuhr, dachte ich sehnsuchtsvoll zurück an mein Leben mit Leo in der stillen und beschaulichen Schweiz. Na, was sagen Sie zu unserem schönen Berlin, Fräuleinchen? Es ist sehr groß. Ich ja, das will ich meinen. Dass es groß ist. Und es ist sehr laut. Ja, das will ich auch meinen, dass es laut ist. Hier wird gebohrt, gerahmt, gebaut. Wir werden modern, Fräuleinchen. Wir bekommen eine neue Wasserleitung, neue Gasrohre, eine elektrische Straßenbahn. Bei uns in Berlin pulst das Leben. Und es gibt so viel Militär. Ja, ja. Nicht wahr? Guck, unsere Herrenoffiziere. Da können die Revolutionäre lange reden von der Gleichheit. Das nützt zehnmal nichts. Gegen den Kaiser und unsere Offiziere stehen sie auf verlorenen Posten. Weil man doch einfach sehen kann, dass es Unterschiede gibt im Wert von Menschen. Das ist nun mal so. Und das bleibt auch so. In unserem schönen Berlin haben die Sozis jedenfalls keine Chance. Und hier werden sie noch viel zu staunen haben, Fräuleinchen. Ja. Werde ich wohl noch viel zu staunen haben. Ja. In den ersten Tagen fühlte ich mich in diesem Moloch Berlin sehr verlassen. Aber nachdem ich dann ein hübsches, elegant möbliertes Zimmer gefunden hatte, fasste ich wieder neuen Mut und machte mich an die Arbeit. Um die deutschen Sozialdemokraten für mich einzunehmen, bot ich mich ihnen als Wahlhelferin bei den polnischen Arbeitern in Oberschlesien an. Leo war damit ganz und gar nicht einverstanden und meinte, das wäre ein schlechter Start und würde mich in der SPD nicht weiterbringen. Er unterschätzte aber meine Fähigkeiten, die ich gleich bei meiner Ankunft auf einem kleinen oberschlesischen Bahnhof unter Beweis stellen konnte. Willkommen in diesem gottverfluchten Drischowitsch, Frau Doktor. Was hat Sie bloß verleitet, ausgerechnet in diesen gottverfluchten Winkel zu kommen? Er gehört doch zum gottverfluchten Deutschen Kaiserreich, dieser Winkel, oder? Na schon, leider. Und Sie sind doch hier der SPD-Kandidat für die gottverfluchte Reichstagswahl, oder? Leider ja. Sehen Sie, und ich will Ihnen beim Wahlkampf helfen. Darüber sollten Sie doch erfreut sein, oder? Ja, ja, schon. Aber ich verstehe trotzdem nicht, warum eine gebildete Frau wie Sie ausgerechnet hierher kommt. Hier wimmelt es doch nur so von diesen gottverfluchten Polacken. Ich bin selbst eine gottverfluchte Polackin. Oh, das hatte ich vergessen. Entschuldigen Sie bitte. Macht nichts. Na, aber Sie sehen ja selbst, was das für ein Wahlkreis ist. Ich sehe, dass hier sehr arme Leute wohnen, die uns dringend brauchen. Na ja, arm sind die Leute gewiss, ja, aber brauchen tun sie uns überhaupt nicht. Glauben Sie bloß nicht, dass die Fensterläden nur wegen der Mittagsruhe alle geschlossen sind. Nein, nein, nein. Die sind unseretwegen geschlossen. Uns soll gezeigt werden, auch wenn wir hier nicht mehr verboten sind, die Menschen wollen uns trotzdem nicht haben. Die Menschen wollen uns schon, aber sie haben Angst vor Entlassung, Angst vor Prügel, wenn sie zu unseren Versammlungen gehen. Ja, das mag ja sein. Das mag ja alles sein, aber Fensterläden sind ja trotzdem geschlossen. Das hindert uns doch aber nicht am Wahlkampf, oder? Doch. Das hindert uns, Frau Doktor. Mich nicht. Könnt ihr mich hören, Bürger von Drischowitsch? Mir ist da nämlich gerade etwas gesagt worden, was ich nicht glauben kann. Und wenn nur ein einziger von euch meint, dass das nicht stimmt, was mir gesagt worden ist, dann soll er jetzt den Fensterladen aufmachen. Mir ist gesagt worden, dass ihr lieber auf fremden Feldern arbeitet als auf euren eigenen, dass ihr lieber geduckt geht als aufrecht, dass ihr lieber hungrig seid als satt, dass ihr lieber Sklaven seid als Freie und dass ihr lieber feige seid als mutig. Ist das denn wahr, Bürger von Drischowitsch? Ihr seid eben doch nicht alle feige, Bürger von Drischowitsch, und ihr wisst sehr genau, ihr habt die Fabriken gebaut, die den anderen gehören. Ihr habt die Äcker bestellt, auf denen andere ernten. Ihr habt den Kuchen gebacken, den andere essen. Ihr habt die Stiefel genäht, mit denen sie euch treten. Und noch eines wisst ihr sehr genau, Bürger von Drischowitsch, ihr könnt euch auch eure eigenen Stiefel nähen. Also jetzt bin ich mir ganz sicher, Frau Doktor. Nichts, aber überhaupt nichts wird Sie an diesem Wahlkampf hindern. Als Politikerin gewann ich durch diese erste Agitationsreise ein Mandat in der SPD und wurde als Rednerin und Schreiberin schnell zu einer Parteigröße. Als Frau aber litt ich an Leo, der in Zürich blieb und keine Anstalten machte, zu mir nach Berlin zu kommen. Was habe ich ihm beschworen und bestürmt, sich doch endlich der Liebe zu öffnen, wie ich sie empfand, und zu mir die Nähe zu fühlen, die ich zu ihm fühlte. Wie oft aber habe ich erleben müssen, dass er nicht wirklich mich meinte, wenn er plötzlich auftauchte. Rosa, wach auf. Rosa Luxemburg, Genossin, wach auf. Rosa, meine schöne Geliebte, wach auf. Leo, Giorgio, da bist du ja endlich. Was ist passiert, Leo? Es ist doch mitten in der Nacht. Was machst du in Berlin? Nichts ist passiert, Rosa. Ich wollte dich einfach sehen und hab dir nichts besseren Zug genommen. Sag das bitte nochmal, damit ich es glauben kann. Nichts ist passiert. Nein, das andere, sag das nochmal. Ich wollte dich einfach sehen. Ach, Giorgio, was für ein schöner Satz. Und was habe ich mir gewünscht, ihn von dir zu hören? Der kleine Satz macht mich sehr glücklich. Gleich wirst du noch glücklicher sein. Was für ein Versprechen, mein Goldener. Komm zu mir. Nein, später, Rosa, später. Erst sollst du die gute Nachricht hören, die ich für dich habe. Es gibt nur eine gute Nachricht, die ich hören will, und das ist eine äußerst wichtige Nachricht, die ein Herz an ein anderes Herz schickt. Eine Nachricht, die zwei Herzen vereint und selig macht. Und jetzt rate, wie die Nachricht heißt. Die ersten Wahlergebnisse sind da. Das ist es also. Die ersten Wahlergebnisse sind da. Ja, und ich weiß es aus sicherer Quelle. Auch bei den polnischen Arbeitern in Posen hast du die Stimmen der SPD mehr als verdoppelt. Unsere politische Sache kommt voran. Und die Nationalisten verlieren an Einfluss. Das ist ein Sieg, der mich sehr freut. Allerdings ist nun auch klar, dass du mitten in der Nacht nicht zu mir, sondern zu einer erfolgreichen Genossin gekommen ich bist. Ich bin zu einer erfolgreichen Genossin gekommen, die ich auch liebe. Die zum Glück aber schon verheiratet ist. Und es auch noch eine Zeit lang bleiben wird, so schwer wie die Scheidung sich anlässt. Das macht es hübsch einfach für dich, weil du dich nicht öffentlich zu mir bekennen musst. Wir sind doch noch jung, Rosa. Wir haben noch so viel Zeit, unser persönliches Leben nach unseren Wünschen einzurichten. Ach, Giorgio, was träume ich davon, dass es wahr werden würde. Eine kleine Wohnung für uns. Unsere eigenen Möbel. Viel Ruhe. Und viel regelmäßige Arbeit. Aber auch gemeinsame Spaziergänge. Arm in Arm im Tiergarten. Von Zeit zu Zeit eine Oper. Ein kleiner Kreis von Freunden, die wir manchmal zum Abendessen einladen. Der Tisch wird hübsch gedeckt mit einem kleinen Sträußchen neben jedem Teller. Und im Sommer würden wir aufs Land fahren und dann vielleicht... Und dann soll ich vielleicht auch noch Gefallen an diesem bürgerlichen Leben finden. Ein bürgerliches Leben würden wir doch gar nicht führen, Leo. Wir würden im Privaten doch nur vorwegnehmen, was wir gesellschaftlich erst noch erkämpfen müssen. Wir würden ohne Trauschein leben. Weit ab von allen bürgerlichen Regeln. Eine Beziehung, in der Mann und Frau sich frei entfalten können. Eine gleichberechtigte Beziehung, die neu ist und anders. Und vielleicht würden wir sogar ein ganz kleines, ganz winziges Baby haben, ob das denn sein darf? Wir sind Revolutionäre, Rosa. Kinder passen nicht zu uns. Warum sollen wir nicht ein Kind haben dürfen? Warum soll das nicht möglich Lass sein? Lass uns ein anderes Mal darüber reden, Rosa. Meine Scheinehe wurde übrigens erst nach 5 Jahren geschieden. Aber was hätte das schon gemacht? Ich hätte mit Leo trotzdem zusammenleben können. Clara Zetkin war auch nicht verheiratet und hatte sogar Kinder, ohne deshalb ihre politischen Ziele zu verraten. Sie wurde eine treue Freundin für mich, auch wenn ich noch inniger mit Luise Kautsky verbunden war. Auch zu ihrem Mann hatte ich eine enge Verbindung, obwohl ich immer öfter zu ihm in die Redaktion laufen musste, um mich bei ihm über seine Zeitung zu beklagen. Bitte, Frau Luxemburg, der Herr Chefredakteur will nicht gestört werden. Sie können wirklich nicht einfach da rein... Doch, kann ich! Guten Morgen, Genosse Kautsky. Gerade lese ich die Neue Zeit und stelle fest, dass du schon wieder die Reformisten zu Wort kommen lässt. Ich finde, du musst auch den anderen Stimmen Raum geben. Da hast du wohl an die Stimme einer Frau Luxemburg gedacht, was, Rosa? Habe ich, lieber Karl, habe ich. Der rechte Flügel unserer Partei liebt den Gedanken allzu sehr, dass Reformen eine Lösung wären. Man muss ihm klar machen, dass dem Kapitalismus nicht in seinem eigenen System beizukommen ist und dass an der Revolution kein Weg vorbeiführt. Gut, gut, Rosa, ich gebe dir 4 Spalten in der nächsten Ausgabe. Einverstanden? Einverstanden, Karl. Schon bin ich wieder weg. Halt, Rosa. Luise würde mir nie verzeihen, wenn ich ihr nichts von deinem Besuch in Zürich erzählen kann. Sag, Luise, einfach, es gibt nichts Neues von Leo zu berichten. Und sobald es geht, komme ich Sie besuchen. Da ich nicht nur für Kautsky und seine neue Zeit, sondern auch für viele andere schrieb, verdiente ich endlich eigenes Geld und war auf Leos Zahlungen nicht mehr angewiesen. Trotzdem blieb ich weiter sehr abhängig von ihm, auch wenn das zu einer Revolutionärin nicht zu passen scheint. Aber es sind ja gerade die Widersprüche, die den Reichtum des wirklichen Lebens ausmachen. Allerdings kam es dann schließlich doch so weit, dass ich Leo bei einer seiner vielen Abreisen aus Berlin die Trennung androhte. Leo, ich will nicht, dass du schon wieder fährst. Ich werde dir jeden Tag schreiben, Rosa. Brauchst du nicht. Du krittelst doch ohnehin nur an allem rum, was ich mache. Rosa, ich muss fahren. Nein, musst du nicht. Was ist denn so dringend in Zürich? Dein Studium? Wenn es dir wirklich wichtig wäre, hättest du es doch schon längst abgeschlossen. Ich fühle mich von dir zurückgestoßen. Und bin auch in meinem Stolz verletzt. Andauernd findest du neue Ausflüchte, um nicht nach Berlin kommen zu müssen. Vielleicht hast du ja auch aufgehört, mich zu lieben. Rosa. Vielleicht bist du sogar mit einer anderen beschäftigt. Auf jeden Fall hast du Angst vor dem gemeinsamen Leben mit mir. Was redest du denn da? Du hast das Gefühl, politisch auf ein Abstellgleis geraten zu sein. In Polen geht nichts voran. Unsere Partei wächst nicht. Und die Revolution, für die wir gekämpft haben, rückt in weite Ferne. Du meinst, dafür verantwortlich zu sein. Du bist voller Selbstzweifel und kommst dir nutzlos vor. Und deshalb hast du Angst davor, mit mir zusammenzuleben. Was hat denn die Lage in Polen mit meiner Angst vor einem Zusammenleben zu tun? Viel, Leo, sehr viel. Weil du Angst davor hast, in meinem Schatten stehen zu müssen. Ich habe Erfolg in der SPD, man kennt mich, ich bin gefragt und im Alltag in Berlin würdest du das unweigerlich miterleben müssen. In Zürich dagegen kannst du weiterhin glauben, dass du derjenige bist, der alles bewirkt. In Zürich kannst du weiterhin glauben, dass ich nur dein Sprachrohr und deine Schreibfehler Rosa, bin. Rosa, sprich klarer und sage mir direkt, dass du unsere Zusammenarbeit aufkündigen willst. Unsere Zusammenarbeit? Gibt's denn nichts sonst für dich, was ich aufkündigen könnte, außer unserer Zusammenarbeit? Wenn ich bisher noch gehofft habe, dass alles nur Missverständnisse zwischen uns sind, dann ist jetzt klar, dass du innerlich für mich erkaltet bist. Und weißt du was, Leo? Auch ich könnte mir inzwischen ein Leben ohne dich durchaus vorstellen. Eine verborgene Stelle in meinem Herzen wünscht sich sogar, dass du mich gar nicht mehr besuchen kommst, weil du dann auch nicht wieder wegfahren könntest. Im August 1900 zog Leo endlich zu mir nach Berlin. Und wir lebten, wenn auch nach außen geheim gehalten, als Paar in einer Wohnung zusammen. Seine Übersiedlung war aber nicht nur durch meine Drohungen bewirkt worden. Von Berlin aus war es für ihn viel leichter, unsere Partei in Polen neu zu organisieren. Und er tat das auch sehr erfolgreich. Ich bin so glücklich, Giorgio, dass doch noch wahr geworden ist, was ich mir erträumt habe. Eine Partnerschaft, die sich nicht selbst genügt, sondern der stille Hafen ist für das gemeinsame Arbeiten. Allerdings erntest alleine du den Ruhm für das gemeinsame Arbeiten, liebe Genossin. Weil du dich immer hinter Decknamen verbirgst, Leo. Und niemand weiß, dass du diese legendäre Person bist, die in Polen eine so große politische Bedeutung hat. Du trittst nie selbst in Erscheinung. Siehst du? Selbst wenn es nur der Briefträger Kasunke ist, meinst du schon, du musst untertauchen. Guten Morgen, Kasunke. Morgen. Von königlich-sächsischen Minister für Justiz, Frau Doktor. Sie müssen mir bitte quittieren, dass ich den Brief gebracht habe. Und ich hoffe, dass das eine gute Nachricht ist. Vorladung zur Verhandlung. Anklage. Majestätsbeleidigung. Stellen Sie sich vor, Kasunke, was der Kaiser gesagt hat. Er hat gesagt, der deutsche Arbeiter hat eine gute und gesicherte Existenz. Wie finden Sie das, Kasunke? Ich bin in Dienst, Frau Doktor. Da möchte ich mir keine Meinung erlauben. Aber vielleicht, unser Wilhelm verkehrt ja mehr in seine eigenen Kreise. Vielleicht kennt er sich bei der Arbeit da nicht so aus. Genau so habe ich mir das auch gedacht, Kasunke. Der Mann hat ja keine Ahnung von den Tatsachen, habe ich mir gedacht. Und weil ich das dann auch in der Öffentlichkeit gesagt habe, will er mich jetzt ins Gefängnis stecken, der Kaiser. Vielleicht hätten Sie es eben nur denken und nicht in der Öffentlichkeit sagen sollen, Frau Doktor. Aber dann hätte es doch keiner gehört, Kasunke. Ich wurde zu 3 Monaten Haft verurteilt und trat die Strafe 1904 mit 33 Jahren in Zwickau an. Es war mein erster Gefängnisaufenthalt und er hatte für mich noch einen gewissen romantischen Reiz. Ich fand endlich einmal Muße zum Lesen und zum Nachdenken und ich konnte in aller Ruhe Aufsätze und lange Briefe schreiben. Leo kümmerte sich mit der Umsicht eines erfahrenen Konspirateurs rührend darum, dass ich die Bücher bekam, die ich haben wollte und dass die Kontakte nach draußen nicht abrissen. Machen Sie bitte den Rücken frei, Frau Luxemburg. Hatten Sie vor Ihrem Haftantritt besondere Belastungen? Nein, ich habe ein völlig normales und, wie ich hoffe, sinnvolles Arbeitsleben geführt. Tief einatmen, bitte. Wie viele Stunden täglich? Weitgehend normal, wie gesagt, 12 bis 14 Stunden. Ich kann es nur nicht ertragen, dass man mir hier um 8 Uhr das Licht abdreht, als ob ich ein Stück Vieh wäre. Ich brauche dringend eine eigene Petroleumlampe. Ja, Ihr Antrag liegt vor. Nochmal einatmen, bitte. Was ist der Inhalt Ihres Arbeitslebens? Nun, ich bin Staatsfeind, wie Sie wissen. Und ich lerne, denke und schreibe für Menschen, die nach der Wahrheit dürsten. Falls Sie sich darunter etwas vorstellen können. Oh ja, kann ich. Sie halten auch Reden, so viel ich weiß. Husten Sie bitte. Reden halte ich eigentlich nicht öfter als 3-mal die Woche. Nur im Wahlkampf, da halte ich täglich 2 oder 3 Reden. Und dann ist das viele Herumreisen von Ort zu Ort natürlich etwas lästig. Ja, natürlich. Beugen Sie sich bitte vor. Auf einem Pferdekarren oder im Schlitten kann man ja nicht wirklich arbeiten. Da bleibt manchmal nur noch ein Stündchen, bevor die Versammlung anfängt. Verstehen Sie? Ich verstehe jedenfalls so viel, dass Sie eine ganze Menge zu tun haben. Ich will ja auch eine ganze Menge erreichen. Wenn man den Kapitalismus abschaffen will und die Monarchie, das ist nicht ganz einfach. Ich fürchte sogar, das ist ziemlich schwer. Und deshalb werde ich Ihren Antrag auf eine eigene Petroleumlampe als Arzt auch befürworten. Ohne 14 Stunden Arbeit täglich werden Sie nämlich krank. Mit 14 Stunden werden Sie wahrscheinlich auch krank, weil Ihre Konstitution nicht die beste ist und Sie auch noch diese eng geschnürten Korsetts tragen. Aber wenn Sie den Kapitalismus schon abschaffen wollen, dann ist es besser, wenn Sie das sehenden Auges tun. Mit Ihrer eigenen Petroleumlampe. Übrigens steht die Lampe schon für Sie bereit. Ach, wirklich? Ein Offizier hat sie für Sie abgegeben. Sein Name war Jochu, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Jochu? Und der trug Uniform? Ja. Und er schien mir ein recht entschlossener Mensch zu sein. Das ist er. Das ist er, weiß Gott. Nach meiner Haft gab es für Leo und mich nur noch eine sehr kurze Zeit des ruhigen Zusammenlebens. Schon im Januar 1905 begann im zaristischen Russland die erste revolutionäre Bewegung und sie wirkte sich mit blutigen Demonstrationen sofort auch im russisch besetzten Polen aus. Leo war nicht mehr zu halten, fuhr nach Polen und schickte mir von dort das ganze Jahr über viele Aufträge nach Berlin. Aber eigentlich machte er zu seiner alleinigen Sache, was doch immer unsere gemeinsame polnische Sache gewesen war. Erst am heiligen Abend, den ich bei der Familie Kautsky feierte, eröffnete sich mir ein Ausweg. Woran scheitert der brillanteste Mann der SPD? Er scheitert am Schmücken eines Weihnachtsbaums. Jetzt lass mich doch mal die Kerzen aufstecken, Genosse Kautsky. Wenn es sein muss, Rosa, dann mach du eben weiter. Und ob du heute mal keine Schürze trägst, Luise, weil doch Weihnachten ist? Meinst du? Die Kinder werden dich nicht wiedererkennen. Auch wenn du mir beim Kerzenaufstecken überlegen bist, Rosa, deine politische Einschätzung ist trotzdem falsch. In Polen sind Kinder, die Bedingungen für eine Revolution noch gar nicht gegeben. Keine Industrie, kein entwickeltes Proletariat. Aber Menschen, die etwas verändern wollen? Nur, dass die meisten von ihnen weder lesen noch schreiben können. Vielleicht ist das ja ein großes Glück, Karl. Sonst hätten sie womöglich bei dir gelesen, dass sie noch gar nicht dran sind mit der Revolution. So haben sie wenigstens schon einmal angefangen damit. Sie rennen in ihr Unglück, Rosa. Aber sie rennen, Karl. Du meinst es richtig ernst. Stimmt's? Natürlich meine ich es ernst. Wenn ich einen Pass hätte, wäre ich schon längst in Warschau. Tja, dann, wenn du es wirklich ernst meinst, Die brillanteste Frau der SPD soll doch nicht an einem Pass scheitern. Nun mach schon, Karl. Wir haben nämlich etwas für dich, Rosa. Ein Weihnachtsgeschenk von der ganzen SPD. Hier, Rosa, pack es aus. Fröhliche Weihnachten. Und wir alle wünschen, dass du heil zurückkommst aus Polen. Das ist ja... Herrgott, nochmal, das ist ja ein Pass. Du heißt jetzt Anna Matschke und kannst nach Polen fahren. Ihr seid einfach so lieb, seid ihr. Nicht wahr? Wir sind vielleicht nicht so revolutionär wie du, aber lieb sind wir trotzdem. Am 28. Dezember 1905 brachten mich alle Kautskis zum Bahnhof und nachdem ich mit meinem gefälschten Pass Warschau glücklich erreicht hatte, fuhr ich sofort zu der kleinen Pension, die Leo als Operationsbasis diente. Warum läufst du mir nach? Wer sagt, dass ich dir nachlaufe? Ich bin nach Warschau gekommen, das ist alles. Ich habe dir verboten, herzukommen. Das ist nichts für eine Frau. Ich habe es mir trotzdem erlaubt. Und die Partei hat es mir auch erlaubt. Aber hier ist Krieg, Rosa. Verstehst du denn nicht? Hier fließt Blut. Ich bin nicht als Frau hier, Leo. Ich komme als Genossin. Aber du denkst, dass ich mich in deine Angelegenheiten mischen will, nicht wahr? Ja, das denke ich. Es sind unsere Angelegenheiten, Leo. Vergiss das nicht. Es wurden glückliche Wochen für Leo und mich. Wir kämpften in Warschau Seite an Seite in einer richtigen Revolution und gaben gemeinsam eine illegale Zeitung heraus. Tausende lasen jeden Abend unser Blatt und die Polizei setzte alles daran, um uns zu fassen. Dann kam der 4. März 1906. Nichts fürchtet die Bourgeoisie mehr als den aufgeklärten und organisierten Arbeiter. Und sie ist mit allen Mitteln bemüht, ihm die Quellen seiner Kraft zu nehmen, Die Bildung und die Organisation. Deshalb fordern wir die volle und uneingeschränkte... Der Drucker wartet, Rosa. Gleich, Leo, gleich. Fordern wir die volle und uneingeschränkte Rede-, Presse- und Versammlungsfreiheit. Jetzt haben sie uns. Bitte, Leo, kannst du mir schnell sagen, dass du mich liebst? Gesicht zur Wand! Leo wurde zu 8 Jahren Haft verurteilt und mir drohte der Tod am Galgen oder die lebenslange Zwangsarbeit in Sibirien. Ich saß mit Kriminellen in einer überfüllten, lichtlosen Zelle, die unbeschreiblich schmutzig und voller Ungeziefer war. Es war dort so schrecklich, dass ich in nur kurzer Zeit graue Haare bekam, krank und mager wurde. Eines Tages wurde eine polnische Genossin zu uns in die Zelle gesperrt. Letztes Jahr, als Leo noch in Krakau war? Sie hatte ihn bei sich versteckt. Irena hieß sie. Leo hat mir gar nichts von ihr geschrieben. Dafür wird er vielleicht seine guten Gründe gehabt haben. Wie meinst du das? Sie war doch eine Genossin, oder? Auch eine Genossin. Aber eben nicht nur. Eine Liebesgeschichte. Soll mit dieser Irena in Krakau eine Liebesgeschichte gehabt haben? Ja, hatte er. Das ist nicht wahr, sonst wüsste ich davon, weil er es mir erzählt hätte. Wir erzählen uns immer alles. Ich bin ganz sicher, das kann gar nicht wahr sein. Doch, Rosa, glaub mir, es ist wahr. Du da, los, raus. Ich? Bin ich gemeint? Raus, Augen verbinden. Oh Gott, Rosa. Erschießungskommando. Wenn ich jetzt sterben muss, dann will ich es wenigstens vorher noch genau wissen. Hat Leo mir etwas verheimlicht? Ja oder nein? Ja, Rosa, ja. Ich kann es beschwören. Ich wurde in Warschau dann doch nicht hingerichtet, aber in meiner Seele war etwas abgestorben. Nach 15 Jahren des Ringens war mein Traum von einer Liebe mit Leo zu Ende. Als ich im August 1906 von den deutschen Sozialdemokraten aus der Haft in Warschau freigekauft wurde, war mir Leos Schicksal zwar nicht gleichgültig, aber die tiefe, allumfassende Bindung an ihn war zerbrochen. Auch wenn diese innere Veränderung meine politische Arbeit nicht berührte, hatte meine treue Sekretärin doch manchmal darunter zu leiden. Dienstag Leipzig, Mittwoch Gera, Donnerstag Cottbus, Freitag Gotha, immer den ersten Zug morgens und den letzten Zug abends. Und das Manuskript hier muss morgen bei Kautsky sein, damit es noch in der nächsten Ausgabe erscheinen kann. Und einen Durchschlag davon... Es wäre natürlich besser, und wenn... Und einen Durchschlag davon bekommt der Parteivorstand. Was wäre Ihrer Ansicht nach besser? Wenn Sie von Gera erst nach Gotha, weil Sie ja auch noch nach Erfurt... Ich meine, weil Sie ja sowieso so viele Termine haben, dass ich... Das was? Ich finde, dass Sie sich überarbeiten, Frau Doktor. Und dass Sie schon ganz schlecht aussehen und dass Sie... Wie können Sie es wagen, meine Arbeitsweise zu kritisieren? Wie können Sie es wagen, mein Aussehen zu beurteilen? Ich sage ja auch nicht über Sie, dass Sie aussehen wie ein... Entschuldigung. Verzeihen Sie mir. Ich bin nur ein bisschen müde, glaube ich. Leo konnte im März 1907 aus dem Zuchthaus in Polen fliehen und kam sofort zu mir nach Berlin. Auch wenn er mein Herz verloren hatte, den Schlüssel zu der Wohnung, in der wir zusammen gelebt hatten, besaß er noch. Wie war das noch in Warschau, Leo? Was sagtest du da? Hast du nicht gesagt, warum läufst du mir nach? Ich dachte... Ich komme zu meiner geliebten Gefährtin. Unsere persönlichen Beziehungen sind zu Ende, Leo. Begreifst du das? Nein, begreife ich nicht. Du hast mich belogen, Leo Jogiras. Du hast unsere Liebe beschmutzt und verraten. Wie gerne hätte ich dich gefragt, ob diese Irena schön war. Ach, Rosa. Und wie gerne hätte ich gehört, dass du sagst, ja, aber so schön wie du ist keine andere Frau für mich. Nur hast du mir nichts von deiner Irena erzählt und bist feige und ehrlos gewesen. Und ein Mann, Leo Jogiras, der feige und ehrlos ist. Den will ich nicht haben. Ich bitte dich, Rosa. Sie war ganz unbedeutend. Du kannst doch ihretwegen nicht unser ganzes bisheriges Leben in Frage stellen. Doch, Leo, das kann ich und das habe ich getan. Unser bisheriges Leben ist vorbei. Nein, sage ich dir. Nein, das lasse ich nicht zu. Schrei nicht so, Kostja schläft noch. Kostja? Wer ist Kostja? Kostja ist der Sohn von Clara Zetkin und der Mann, der in meinem Bett liegt. Er ist erst 22 Jahre alt, aber er gibt mir neuen Mut und Selbstvertrauen. Leo wollte mich nicht freigeben und drohte damit, Kostja und mich zu erschießen. Seine Eifersuchtsszenen waren fürchterlich und machten mir wirklich Angst. Da unsere gemeinsame Sache eine Zusammenarbeit aber verlangte, wurde eine Entscheidung nötig. Sieh es so, Kostja. Du und ich, wir haben beide eine Erfahrung gemacht. Die Erfahrung, dass es sehr weh tut, wenn man den Falschen liebt. Aber du wirst leichter damit fertig werden als ich. Tu mir das nicht an, Rosa. Was ist dir denn Böses geschehen, Kostja? Die Vorsehung hat dir eine Zeit lang eine reife Frau geschenkt. Das ist alles und dafür solltest du der Vorsehung dankbar sein. Schick mich nicht weg, Rosa. Ich bete dich an. Das habe ich mir früher immer von Leo gewünscht, dass er mich anbeten würde. Früher habe ich ihn um Gefühle angefleht und jetzt, wo ich mich innerlich von ihm abgewendet habe, zeigte sie im Übermaß. Jetzt muss ich ihn anflehen, mich in Ruhe zu lassen und mich nicht ständig zu überwachen. Aber die Liebe, Rosa. Die Revolution braucht die Liebe. Die Revolution braucht Revolutionäre. Und zum Liebhaben werde ich mir eine Katze anschaffen. Nachdem ich mich von Kostja getrennt hatte, entstand zwischen Leo und mir allmählich wieder eine enge Beziehung. Sie beruhte nun aber auf Kameradschaft und wurde durch die Affären, die wir beide in den folgenden Jahren hatten, nicht mehr gefährdet. Als mein vertrauter Kampfgefährte stand Leo nach wichtigen Sitzungen oft auf der Straße vor der SPD-Parteizentrale und wartete auf mich. Und Rosa, wird es einen Generalstreik geben? Was hat der Parteivorstand gesagt? Genossin Luxemburg hatte gesagt, das Wohl des deutschen Volkes liegt uns, weiß Gott, genauso am Herzen wie dir. Nur halten wir parlamentarische Mittel eben für sinnvoller als Radau und Krawall. Ich bitte dich, wohin soll diese geistige Trägheit, Bürokratie und Selbstherrlichkeit noch führen? Da wird nicht mehr für eine revolutionäre Bewegung und das Ende der Unterdrückung eingetreten, sondern nur noch für ein Linsengericht. Aber Kautsky, der war doch wenigstens auf deiner Seite, oder nicht? Ach. Kautsky hat das eigene Denken doch auch schon längst aufgegeben. Und wenn Luise nicht wäre, würde ich kein Wort mehr mit ihm reden. Entschuldigen Sie, aber Sie sind doch Rosa Luxemburg, nicht? Ja, das bin ich. Ich will Sie nicht weiter stören, Frau Doktor, aber ich muss Ihnen sagen, meine Frau und ich, wir verehren Sie sehr. Ich danke Ihnen. Und grüßen Sie Ihre Familie herzlich von mir. Du liebe Güte, Leo, es ist ja schon so furchtbar spät. Ich wollte eigentlich noch einen Besuch machen. Bei deinem neuen Liebhaber, ja? Ich begleite dich bis zu seiner Haustür. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit zum Reden. Gemeinsam mussten Leo und ich erleben, wie die SPD immer halbherziger und anpassungsbereiter wurde. Schließlich ließ sie sich im Deutschen Reichstag sogar auf eine Erhöhung der Rüstungsausgaben ein und half dem Kaiser damit, den Krieg vorzubereiten. Wo immer ich konnte, versuchte ich, die Massen zu erreichen, um das nahende Unheil noch abzuwehren. Eine meiner Reden, die ich in der großen Frankfurter Liederhalle hielt, erlangte dabei eine traurige Berühmtheit. Der blutet, wie ihr blutet. Der ein Arbeiter ist, wie ihr selbst. Und jetzt frage ich euch, würde einer von euch das Gewehr auf einen Arbeiter richten, nur weil er nicht die gleiche Uniform trägt wie ihr? Niemals würdet ihr auf einen Menschen schießen, den anderen für ihre Interessen missbrauchen. Wenn uns zugemutet wird, die Mordwaffe gegen unsere französischen oder anderen Brüder zu erheben, dann rufen wir, das tun wir nicht! Meine Rede galt als Hetze gegen die Obrigkeit und ich wurde zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Aber das war nicht der Grund für meine Verzweiflung. Ich hatte das Gefühl, umsonst gearbeitet zu haben, als 1914 der Weltkrieg ausbrach. Die eigenen SPD-Genossen hatten dem Krieg zugestimmt. Die europäische Linke hatte nur Lippenbekenntnisse dagegen vorgebracht. Und die Arbeiter selbst hatten vergessen, wer sie waren und gebärdeten sich lächerlich vaterländisch. Ich saß im Gefängnis in Berlin und war so niedergeschlagen, dass ich an Selbstmord dachte. Bitte, Herr Luxemburg, Sie haben eine halbe Stunde Zeit mit Ihrer Tochter. Danke, das ist sehr freundlich von Ihnen, junger Mann. Ja, im Alter wird eben manches beschwerlich. Wie geht es dir, mein Kind? Du siehst sehr bedrückt aus. Leo, Papa, du gekommen bist. Das ist so schön. Ja, ein Vater findet immer einen Weg, Rosa. Gerade auch in schweren Zeiten, wenn Trost nötig ist. Gibt's denn überhaupt noch einen Trost, Papa? Ja, Rosa, glaube mir. Man darf nie aufgeben. Und ich gab nicht auf, sondern schrieb im Gefängnis gegen die Unvernunft des Krieges an. Meine treue Sekretärin schmuggelte die Papiere heraus und Karl Liebknecht druckte sie in seinen Spartakusbriefen ab. Das Blättchen war nicht nur dem Kaiser, sondern auch der SPD ein Dorn im Auge. Und das hatte schwerwiegende Folgen für mich. Im Januar 1916 wurde ich zwar entlassen und es warteten Tausende vor dem Tor, um mir die Hand zu drücken. Aber schon wenig später wurde ich in Schutzhaft genommen. Dort hielt man mich fest, bis der Krieg im November 1918 durch die Deutsche Revolution endete und der Kaiser fliehen musste. Leo, der auch in Haft gesessen hatte, kam zur gleichen Zeit frei wie ich. Und wir trafen uns in meiner Berliner Wohnung. Ach, Leo, mein Freund, endlich sehen wir uns wieder. So lange haben uns Gefängnismauern getrennt. Ich weiß, wie krank du warst und wie viel du hast leiden müssen. Ein wenig schwach und ein wenig alt sind wir wohl beide geworden. Aber wir müssen trotzdem... Aber wir müssen uns trotzdem sofort an die Arbeit machen. Nicht wahr, Leo? Das sehe ich genauso wie du. Es ist ja nicht damit getan, dass ein paar Hohenzollern abdanken und stattdessen ein paar Sozialisten die Geschäfte übernehmen, um genauso von oben herunter zu regieren. Wir brauchen eine Basisdemokratie, in der die Dinge von unten herauf bestimmt werden. Es geht um eine revolutionäre Verwandlung der Bürgerlichen in eine proletarische Ordnung. Habe ich eben von schwach und alt gesprochen, Rosa. Da habe ich aber einen Fehler gemacht, denn dich kann ich wirklich nicht damit gemeint haben. Ich war 43, als ich zum zweiten Male mit Leo in einer Revolution zusammenarbeitete. Und diesmal hatten wir Karl Liebknecht an unserer Seite. Unsere Spartakusgruppe wollte in Deutschland eine Räterepublik einführen, in der das Volk das Sagen hatte. Das Volk wurde allerdings schon nach ein paar Wochen so revolutionsmüde, dass es ganz zufrieden mit der provisorischen SPD-Regierung war, die doch eigentlich nur eine Notlösung hätte sein sollen. Warum denn nicht, um Himmels Willen? Warum wollt ihr den Aufruf nicht drucken? Weil die Partei nicht bildet, wir für Spartakus drucken. Also drucken wir auch nicht für Spartakus. Warum soll denn die SPD entscheiden, was ihr druckt? Ihr habt doch die Macht erkämpft und ihr könnt entscheiden, was gedruckt wird. Wir sind doch keine Anarchisten, Frau Doktor. Jetzt regiert eben erstmal der SPD. Aber jetzt, wo sie regieren darf, fürchtet sie die Revolution genauso, wie der Kaiser sie gefürchtet hat. Das muss doch auch mal Schluss sein mit dem ganzen Chaos. Ruhe und Ordnung müssen ja auch wieder einkehren. Finden Sie das nicht auch, Frau Dr. Luxemburg? Für uns war die SPD-Regierung konterrevolutionär. Und auch, wenn es sehr unklug war, rief Karl Liebknecht zum bewaffneten Kampf gegen sie auf. Unklug war das deshalb, weil die SPD uns zu Feinden der Nation erklären konnte und wir sowohl vom Militär als auch von privaten Schlägertruppen gejagt wurden. Ich war zum Freiwild geworden und musste mich andauernd irgendwo verstecken. Ich habe Angst, Leo. Es schlägt uns so viel Hass entgegen. Und sie metzeln auch die noch nieder, die sich schon ergeben haben. Sie sind zu Bestien geworden und erschlagen uns, wo immer sie uns finden. Hier werden sie dich nicht vermuten müssen. In solchen adretten Häusern wohnen sie ja selbst. Hier bist du eine Zeit lang sicher. Wie soll das Blutbad denn enden? Unsere eigenen Leute glauben ja, dass eine Räterepublik bloß mit Waffengewalt durchgesetzt werden kann. Dabei muss sie doch von den Massen gewollt sein und kann ihnen nicht aufgezwungen werden. Und jetzt, Leo, und jetzt? Wir fliehen übers Dach. Es wird in der Sache Liebknecht Luxemburg verurteilt. Der Angeklagte Oberleutnant A.D. Vogel wegen Missbrauchs der Dienstgewalt und Beiseiteschaffung einer Leiche. Am 15. Januar 1919 wurde ich mit Karl Liebknecht zusammen in einem Unterschlupf aufgespürt, erst misshandelt und dann ermordet. Meine Leiche warf man in den Landwehrkanal und glaubte, die Tat vertuschen zu können. Aber Leo machte trotz seiner Verzweiflung über meinen Tod die Wahrheit publik und erzwang eine Untersuchung der Mordtat. Da er für diesen letzten Liebesdienst nur 2 Monate nach mir umgebracht wurde, konnte er die Urteilsverkündung im Berliner Schwurgericht nicht mehr miterleben. Es wird freigesprochen der angeklagte Kapitänleutnant von Pflug-Hartung. Es wird freigesprochen der angeklagte Oberleutnant zur See von Rittgen. Es wird freigesprochen der angeklagte Hauptmann der Landwehr Weller. Ich stelle mir so gerne vor, wie es wäre, Leo wiederzusehen. Er steht im Gedränge und kann mir nicht entgegengehen, aber ich habe ihn gleich entdeckt und laufe zu ihm. Wir werden uns nicht gleich küssen, nein, bestimmt nicht, das verdirbt es nur. Wir werden erst schnell irgendwo hingehen, wo wir alleine sind, und uns dann anlächeln und uns dann umarmen. Und ich werde zu ihm sagen: Wir müssen uns Ziele setzen, für die wir kämpfen. Und während wir kämpfen, müssen wir fest an unseren Sieg glauben. Sonst bewegen wir nichts, Giorgio. Weder in der Liebe noch in der Politik. Und dann werde ich in Tränen ausbrechen. So wie jetzt. Rosas Liebe. Hörspiel von Pia Fröhlich. Mit Ulrike Krumbiegel und Michael Rotschopf als Rosa Luxemburg und Leo Jogiches. In weiteren Rollen: Heidrun Bartholomäus, Sebastian Becker, Martin Brauer, Wolfgang Kondrus, Clarisse Cosset, Sonja Deutsch, Thomas Frenzel, Christian Gaul, Fritz Hammer, Klaus Herrn, Holger Hettinger, Bernd Hörnle, Wilfried Hochholdinger, Chaim Königshofen, Benjamin Kramme, Sven Lehmann, Robert Matejka, Frank Mayer, Ingeborg Meczinski, Thaddäus Meilinger, Maximilian von Pufendorf, Irina Salko, Ulf Schmidt, Gunter Schoß, Nadja Schulz-Berlinghoff, Michael Schumacher, Marilo Selem, Hans Teuscher, Matthias Walter. Ton und Technik Martin Eichberg und Hermann Leppich. Regieassistenz Beate Becker. Regie Stefan Dutt. Produktion Deutschlandradio Kultur 2008.